Mein Kampf von Adolf Hitler. Zwei Bände in einem Band, ungekürzte Ausgabe. Erster Band, eine Abrechnung. Zweiter Band, die nationalsozialistische Bewegung. 172. bis 173. Auflage von 1936. Vorgelesen für unglaublichkeiten.com im Kalenderjahr 2008. Vorwort. Am 1. April 1924 hatte ich, aufgrund des Urteilsspruches des Münchner Volksgerichts von diesem Tage, meine Festungshaft zu Landsberg am Lech anzutreten. Damit bot sich mir nach Jahren ununterbrochener Arbeit zum ersten Male die Möglichkeit, an ein Werk heranzugehen, das von vielen gefordert und von mir selbst als zweckmäßig für die Bewegung empfunden wurde. So habe ich mich entschlossen, in zwei Bänden nicht nur die Ziele unserer Bewegung klarzulegen, sondern auch ein Bild der Entwicklung derselben zu zeichnen. Aus ihr wird mehr zu lernen sein als aus jeder rein doktrinären Abhandlung. Ich hatte dabei auch die Gelegenheit, eine Darstellung meines eigenen Werdens zu geben, soweit dies zum Verständnis sowohl des ersten als auch des zweiten Bandes nötig ist, und zur Zerstörung der von der jüdischen Presse betriebenen üblen Legendenbildung über meine Person dienen kann. Ich wende mich dabei mit diesem Werk nicht an Fremde, sondern an diejenigen Anhänger der Bewegung, die mit dem Herzen ihr gehören und deren Verstand nun nach innigerer Aufklärung strebt. Ich weiß, dass man Menschen weniger durch das geschriebene Wort als vielmehr durch das Gesprochene zu gewinnen vermag, dass jede große Bewegung auf dieser Erde ihr Wachsen den großen Rednern und nicht den großen Schreibern verdankt. Dennoch muss zur gleichmäßigen und einheitlichen Vertretung einer Lehre das Grundsätzliche derselben niedergelegt werden für immer. Hierbei sollen diese beiden Bände als Bausteine gelten, die ich dem gemeinsamen Werke beifüge. Landsberg am Lech, Festungshaftanstalt, der Verfasser. Am 9. November 1923, 12.30 Uhr nachmittags, fielen vor der Feldherrenhalle sowie im Hofe des ehemaligen Kriegsministeriums zu München folgende Männer im treuen Glauben an die Wiederauferstehung ihres Volkes. Alfard Felix, Kaufmann, geboren 5. Juli 1901. Bauriedel Andreas, Hutmacher, geboren 4. Mai 1879. Casella Theodor, Bankbeamter, geboren 8. August 1900. Ehrlich Wilhelm, Bankbeamter, geboren 19. August 1894. Faust Martin, Bankbeamter, geboren 27. Januar 1901. Hechenberger Anton, Schlosser, geboren 28. September 1902. Körner Oskar, Kaufmann, geboren 4. Januar 1875. Kuhn Karl, Oberkellner, geboren 26. Juli 1897. Laforce Karl, Stud Inc., geboren 28. Oktober 1904. Neubauer Kurt Diener, geboren 27. März 1899. Pape Klaus von Kaufmann, geboren 16. August 1904. Pforten Theodor von der, Rat am obersten Landesgericht, geboren 14. Mai 1873. Rickmers Johann, Rittmeister AD, geboren 7. Mai 1881. Scheubner Richter, Max Erwin von, Doktoringenieur, geboren 9. Januar 1884. Stransky Lorenz, Ritter von, Ingenieur, geboren 14. März 1899. Wolf Wilhelm, Kaufmann, geboren 19. Oktober 1898. Sogenannte nationale Behörden verweigerten den toten Helden ein gemeinsames Grab. So widme ich Ihnen zur gemeinsamen Erinnerung den ersten Band dieses Werkes, als dessen Blutzeugen Sie den Anhängern unserer Bewegung dauernd voranleuchten mögen. Landsberg am Lech, Festungshaftanstalt, 16. Oktober 1924, Adolf Hitler.